Die US-Behörden hätten die Staatsmacht eingesetzt, um chinesische Unternehmen anzuschwärzen, erklärte das Außenministerium in Peking zunächst in einer Mitteilung, die im Staatsfernsehen verlesen wurde. Dieses Vorgehen der USA sei unzumutbar. Außenamtssprecher Gang Shuang legte dann nochmal nach und forderte die sofortige Aufhebung des Haftbefehls gegen die in Kanada festgesetzte Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou. Die US-Justiz hatte zuvor Anklage gegen den chinesischen Telekommunikationskonzern Huawei, zwei Tochterfirmen und Finanzchefin Meng erhoben. Anklagepunkte sind unter anderem Verstöße gegen Iran-Sanktionen, Geldwäsche, Betrug und Industriespionage. Huawei selbst wies die Vorwürfe zurück. Anfang Dezember hatte die Festnahme der Huawei-Finanzchefin Meng in Kanada zu diplomatischen Verstimmungen geführt. In China wurden seitdem zwei Kanadier festgenommen. Für einen in der Volksrepublik als Drogenschmuggler verurteilten Kanadier wurde eine Haftstrafe in ein Todesurteil umgewandelt. Kritiker sehen darin chinesische Vergeltungsversuche wegen der Festnahme der Huawei-Managerin. Die Anklageerhebung in den USA und die scharfen Reaktionen Chinas verschärfen nun weiter die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt. Und das unmittelbar vor den neuen Verhandlungen im Handelskonflikt. Beide Seiten wollen morgen und Donnerstag in Washington zusammenkommen, um eine Eskalation des Konflikts mit neuen Sonderzöllen zu vermeiden.